Sounds got that secret song. Dortmund Nordies aus den 44 Streets. Bullen funken unsere Namen über Walkie-Talkies. Gib mir ein paar Jahre, ich werd eine lebende Legende. Alles, was ich sage, kann und wird auch gegen mich verwendet. Was für Kriminalstatistik, ich mache illegales Business. Guck, wir stürmen rein in deine Wohnung. Du stürmst nur Single-Charts und Hitlist. Auch wenn du gerade deinen Hype hast, irgendwann mal auch die Eins hast. Merk dir, dass du auf der Straße wirklich kein damit begeisterst. Psycho-Motherfucker, guck ich mal den Teufel an die Wand. Diese kranke Kombi macht den ganzen Leuten wieder Angst. Doch die steigende Tendenz in meinem Säulendiagramm. Hellal Money Banger, Maskuliner täuschen niemals an. Ich fuhr als kugelsicherer Jugendlicher mit der Bahn. Die Gangster schienen, als die jungen Rapper Kiffer waren. Das ist Berlin, ich würd dir raten, besser wegzuziehen. Ein kugelsicherer Jugendlicher, immer eskulin. Ein kugelsicherer Jugendlicher, unantastbar. Sie zeigen mit dem Finger auf mich, weil ich im Knast sah. In ein kugelsicherer Jugendlicher, sei dir sicher. Dass du ein V-Mann bist, das macht dich nicht kugelsicher. Ich komme mit 20 Mann im Siebensitzer. Warum machen diese Friedensrichter ein auf Kriegsminister? Rapper schießen nicht ab, nein, sie kriechen in Arsch und tagen öfter aus als ein Linienrichter. Auf Insta sind die Pratzenschläge hart, doch sie trauen sich nicht nach 8 zu EDK. Wieso du den Haftbefehl bekamst? Du kaufst die Waffe illegal und hast auch geschossen, doch bist nur ein Sachbeschädiger. Ein Plöffer. Bitches packen mich in eine Schublade, yeah, und ficken mit Männern mit weißen Brusthaaren. Mache Mios, während du in der Misere bist. Trag nicht ne Richard Mille, weil ich wissen will, wie spät es ist, yeah. Ich fuhr als kugelsicherer Jugendlicher mit der Bahn. Die Gangster schienen, als die jungen Rapper Kiffer waren. Das ist Berlin, ich würd dir raten, besser wegzuziehen. Ein kugelsicherer Jugendlicher, immer eskulin. Ein kugelsicherer Jugendlicher, unantastbar. Sie zeigen mit dem Finger auf mich, weil ich im Knast sah. In ein kugelsicherer Jugendlicher, sei dir sicher. Dass du ein V-Mann bist, das macht dich nicht kugelsicher. Denn ich laufe nicht mit den Bullen. Und wenn ihr meint, ich bin nicht wirklich breit, wozu im Kleiderschrank die Ampullen? Der Unterschied zwischen mir und dir, ich schieb im LK nicht viele Wörter. Sag dem Kripo-Hund, wenn er seinen Job nicht macht, werd ich für meine Frau gern zum Mörder. 20 Jahre lang Air Max Gangster, wenn am Ende nicht mehr der Schuh passt. Vom Bordstein zur Skyline, zum Zeugenschutz auf Bermudas. Und wenn ihr meint, ich bin nicht kredibil, warum jagt mich dann dieser Staat? Der Richter scheißt auf Verräter und liebt am Ende nur den Verrat. Schöneberger forever, Maskuliner und Banger, sind die Deutschen Goodfellas, Schultern breit wie Bruce Banner. Mein Homie plays am Ballen, bin Player so wie Flash Gordon. Kugelsicherer Jugendlicher, alle Teenie-Bitches am Stalken. Ich fuhr als kugelsicherer Jugendlicher mit der Bahn. Die Gangster schienen, als die jungen Rapper Kiffer waren. Das ist Berlin, ich würd dir raten, besser wegzuziehen. Ein kugelsicherer Jugendlicher, immer eskulin. Ein kugelsicherer Jugendlicher, unantastbar. Sie zeigen mit dem Finger auf mich, weil ich im Knast sah. In ein kugelsicherer Jugendlicher, sei dir sicher. Dass du ein V-Mann bist, das macht dich nicht kugelsicher.